Aro Berlin, wir stehen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir sind immer neu und frisch und ihr macht nur dieselbe Scheiße. Niemand kann das Label biten, weil die Nummer 1 wie frisch geputzte Chromfelgen leuchtet. Hell leuchtet, hell leuchtet. Es ist nur die Wahrheit, wenn ich sag, dass der Rest scheiße ist. Zum Glück gibt's Agro-Künstler, guck mal, wir halten das Gleichgewicht. Handflächen klatschen und es knackt, wenn wir deine Nasenwand brechen lassen. Das ist krank, das hat Klasse, das ist auf die Fresse, du bist auf die Fresse von uns. Auf die Fresse willst du nicht, halt die Fresse. Auf die Fresse, du kriegst auf die Fresse von uns. Auf die Fresse, richtig mies, auf die Fresse. Auf die Fresse, du bist auf die Fresse von uns. Auf die Fresse willst du nicht, halt die Fresse. Auf die Fresse, du kriegst auf die Fresse von uns. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Auf die Fresse mit der Keule. Auf die Fresse mit der Faust. Meine Gang kommt, jetzt wird's dunkel, es zieht ein Gewitter auf. Alle haben Angst, doch ich seh es genau, du zitterst auch. Hol den Käfig, sperr uns ein, nein, uns hält auch kein Gitter auf. Für dich sieht's bitter aus, du stehst bis zum Hals im Dreck. Ich greif an deinen Hals und brech, schleif dich in den Wald und weg. Ich hab Schaum vorm Mund, wie oft muss ich's euch noch sagen, dass wir sind die letzten Rapper, die wir noch in Deutschland haben. Ich muss dich schlagen auf Kommando, wie ein Soldat. Auf die Fresse willst du nicht, doch das ist leicht gesagt. Hier bei Agro steht es groß gedruckt im Vertrag. Wenn jemand aufmuckt, gibst du ihm ein Apparat. Ich red nicht rum, ich leg den Hebel um. Und es klatscht, klatsch, ich mach dich platt, platt. Ich red nicht rum, ich leg den Hebel um. Und es klatscht, klatsch, Ansage 8. Auf die Fresse, du bist auf die Fresse von uns. Auf die Fresse willst du nicht, halt die Fresse. Auf die Fresse, du kriegst auf die Fresse von uns. Auf die Fresse, richtig. Im Bett, hier, right, träum weiter mit so einer Hackfresse. Meine Typen, die sind heißer, man halt die Backen. Ich würd nicht mal auf dich kacken, sonst muss dir der Onkel doch ne neue Zahnreihe basteln. Halt deine Klappe, sonst steh ich auf deiner Matte. Glaub nicht, dass ich diese Scheiße bei dir durchgehen lasse. Du redest Shit, ich brech dir dein Genick. Dann kannst du wirklich mal sagen, dich hat Kitty Cat gefickt. Wir sind der Start, yeah. Was für ein Tag, was soll ich sagen, alles wurde gesagt. Wen soll ich ficken, jeder wurde gefickt. Es ist Frank, der jetzt kommt, du bist dumm und so shit. Du bist Flo, du bist nix, also red nicht Idiot. Mann, es geht nicht um dich, Mann, es geht um mein Buch. Du bist dem, du bist tot, das ist Agro Berlin. Deutscher Fix um mein Kopf, ich muss 10 Aspirin. Ich häng mit der Gang, Agro for life. Jede Frau denkt, der Typ ist ein Macho, ich weiß. Ich geb'n Scheiß, wie deine Fans. Laden die Tracks ohne Grund aus dem Netz. Und ich wumms dich, du Hemd, zeig mir Respekt. Zeig ihn für uns, doch zuerst Kitty Cat, yeah. Gib dir die Fresse, voll ins Gesicht. Ich bin der Best, Deutsch oder nicht. Auf die Fresse, du bist auf die Fresse von uns.